Hallo ihr Lieben und hallo ihr Bösen da draußen und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge des Dialekten Podcasts. Nun, alles fängt klein an, sollte es zumindest. Manches fängt aber groß an, doch was klein anfängt, kann wachsen. Das Große zwar auch, aber vielleicht nicht so viel, oder? Ich fange immer sehr klein an. Und dieser Podcast ist klein, sehr klein. Ob er irgendwann wachsen wird, sehen wir dann zusammen. Irgendwann in der Zukunft, schätze ich mal. Auf jeden Fall, das sollte aber. Und bevor es das Richtige wird, muss man vieles ausprobieren. Denn vom ursprünglichen Konzept habe ich mich etwas entfernt. Denn am Anfang wollte ich immer zwei Themen behandeln, die das Leben berühren, und eigentlich mache ich immer noch Themen, die das Leben berühren sollen, oder beziehungsweise es sind mittlerweile Alltagsbegegnungen und Alltagsfeststellungen geworden, und es ist immer ein Thema. Bislang habe ich ja nicht über vieles geredet, und das Konzept wurde immer mal verändert, das heißt in den letzten 11,5 Episoden. Und falls ihr euch erinnern könnt, am Anfang hatte ich mir ja vorgenommen, 10 Episoden zu machen. Und dann wollte ich sehen, wie sich das weiterentwickelt. Naja, auf jeden Fall, es werden mehr werden. Also liebe Leute, böse Leute und die Welt, ich stelle euch die Evolution des Dialekten-Podcasts vor in der abstrakten Suche nach der Biografie 2.0. Und zwar mit folgenden Schwerpunkten. 1. Das Intro bzw. den Jingle behalte ich bei. Die Musik inklusive des Vokals wurde von einem gewissen Herrn Mahir Bayric gemacht. Und an dieser Stelle möchte ich die Zeit nutzen, um zu sagen, vielen lieben Dank dafür nochmal. 2. Ein Outro gibt es immer noch nicht. Irgendwann soll es ihn geben, mal sehen wann. 3. Die Folgen werden kürzer, beziehungsweise Gott. Deutsch glaubt immer noch nicht hundertprozentig. Auf jeden Fall, ich werde Folgen bis maximal 10 Minuten machen und wir werden dann zusammen erleben, wie und ob ich mich daran halte. Und zum Schluss, also 4., möchte ich euch für die nächsten paar Folgen ein paar französische Bands vorstellen. Also es werden vielleicht nicht nur französische sein, aber am Anfang auf jeden Fall französisch. Und zwar, ich werde kurz darüber reden und euch circa 1 bis 2 Minuten von einem Lied jeweilig dieser Band dazu schneiden. Und wer dann diese Band haben will, kann sich bei meinem Blog, also kann sich da informieren und kann es bei Amazon oder iTunes kaufen. An der Qualität der Folgen möchte ich jetzt nicht großartig was weiter verändern, denn ich finde, dass das alles hier in etwa ganz gut klingt. Das Rauschen, das man immer noch hört, hat etwas von einem Plattenspieler, finde ich, und wer sich beschweren will, kann dieses per E-Mail tun. Und zwar alle Tipps, Tricks, Ideen, Beschwerden, Anregungen und was weiß ich was auch immer, könnt ihr mir mitteilen. In Deutsch, in Englisch, Französisch, Bosnisch oder Serbokroatisch, das ist mir wurscht. Und zwar an die folgende E-Mail-Adresse: rubenvagabond, zusammengeschrieben, also rubenvagabond@gmail.com oder gmail.com. Also. Und Vagabond wird mit einem D am Ende geschrieben. Und nun der Schluss. Also die heutige Band, die ihr nicht kennt oder nicht alle von euch, heißt Trio und auf meinem Blog rubenvagabond.blogspot.com